Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好 ，Ich bin Thomas. In der vergangenen Lektion haben wir uns mit dem Besuch einer Pekingoper beschäftigt. Wiederholen wir kurz einige wichtige Sätze. 我请你去看京剧。Ich lade dich zur Pekingoper ein. 我请你去看京剧。 我请你 ，Ich lade dich ein. 我请你。 去看京剧 heißt wörtlich gehen sehen Pekingoper. 去看京剧。 有没有字幕？ 有没有字幕 ？Gibt es Untertitel？ 有没有 heißt haben nicht haben. 有没有 字幕 Untertitel？ 字幕。 咱们把手机关了吧。Schalten wir unsere Mobiltelefone aus。 咱们把手机关了吧。 咱们 ，wir， 咱们， 把手机关了吧。Das Mobiltelefon ausschalten。 把手机关了吧。 多漂亮的脸谱。 多漂亮的脸谱。Die Gesichtsmasken der Pekingoper sind wunderschön。 多漂亮 ，wunderschön。 多漂亮。 脸谱。Die Gesichtsmasken der Pekingoper. 脸谱. Hören wir uns nun noch einmal alle Dialoge der letzten Lektion an. 我请你去看京剧。 真的吗？太好了，我还没看过京剧呢。有没有字幕？我怕听不懂。 不会有问题的。演出就要开始了，咱们把手机关了吧。 好的。 今天的演员都非常有名。 多漂亮的脸谱啊！ 太棒了。 Das war unsere Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 这儿可以拍照吗？请不要使用闪光灯。有解说员吗？最近还有什么新展览？你们博物馆有网站吗？ 这儿可以拍照吗？请不要使用闪光灯。有解说员吗？最近还有什么新展览？你们博物馆有网站吗 ？In Beijing sind nun viele Museen für Besucher kostenlos zugänglich. Können wir vielleicht heute zu diesem Thema ein paar Sätze durchnehmen？ Aber gerne. Sehr nützlich ist vielleicht folgende Frage. Darf man hier fotografieren? Ja, das ist immer gut zu wissen. Man kann folgendes sagen. 这儿可以拍照吗？ 这儿可以拍照吗？ 这儿 here. 这儿 可以 können oder dürfen. 可以 拍照 fotografieren. 拍照 Und ma ist eine Fragepartikel. Ma. 这儿可以拍照吗？ 这儿可以拍照吗？ Darf man hier fotografieren? 这儿可以拍照吗？ 可以，但是请不要使用闪光灯。 Da habe ich gleich eine Frage, Xiaolan. Was bedeutet die Antwort in dem eben gehörten Dialog? Ich habe nur 可以 verstanden, also dürfen. Ich erkläre es dir.请不要使用闪光灯 Das heißt, bitte ohne Blitz. 请不要使用闪光灯。 请 bitte. 请 不要 nicht. 不要 使用 benutzen. 使用 闪光灯 Blitz. 闪光灯。 请不要使用闪光灯。 请不要使用闪光灯。Bitte ohne Blitz. 有解说员吗？ 有，每半个小时一次。 Es gibt übrigens auch Führungen in chinesischen Museen. Man kann auf folgende Art und Weise danach fragen. 有解说员吗？ Gibt es Führungen? 有解说员吗？ 有 haben. 有 解说员 Führer. 解说员 有解说员吗？ 有解说员吗？ Gibt es Führungen? 最近还有什么新展览？ 您可以浏览我们博物馆的网站。 Ich möchte auch gerne wissen, ob es weitere aktuelle Ausstellungen gibt. Kein Problem. Danach fragt man einfach direkt, 最近还有什么新展览？ 最近还有什么新展览？ 最近 heißt hier bald. 最近 还 noch. 还 有 haben. 有 什么 was. 什么 新 neu, aktuell. 新 und 展览 bedeutet Ausstellung. 展览 最近还有什么新展览？ 最近还有什么新展览？ Gibt es noch andere aktuelle Ausstellungen? Wiederholen wir kurz einige der wichtigsten Sätze, bevor wir uns die gesamten Dialoge der heutigen Lektion noch einmal anhören. Los geht es mit 这儿可以拍照吗？ 这儿可以拍照吗？ Darf man hier fotografieren? 这儿 ,here. 这儿 可以拍照 ,fotografieren dürfen. 可以拍照。 这儿可以拍照吗？ Darf man hier fotografieren? 这儿可以拍照吗？ 请不要使用闪光灯。 请不要使用闪光灯。Bitte ohne Blitz. 请不要 heißt bitte nicht. 请不要。 使用闪光灯 den Blitz benutzen. 使用闪光灯。 请不要使用闪光灯。Bitte ohne Blitz. 请不要使用闪光灯。 有解说员吗？ 有解说员吗？Gibt es Führungen? 解说员 Führer. 解说员 最近还有什么新展览？ 最近还有什么新展览？ Gibt es noch andere aktuelle Ausstellungen? 最近 bald. 最近 还有 noch haben. 还有 什么新展览？ Weitere aktuelle Ausstellungen. 什么新展览？ 最近还有什么新展览？ Gibt es noch andere aktuelle Ausstellungen? 最近还有什么新展览？ Und noch einmal die Dialoge der heutigen Lektion. 这儿可以拍照吗？ 可以，但是请不要使用闪光灯。 有解说员吗？ 有，每半个小时一次。 最近还有什么新展览？ 您可以浏览我们博物馆的网站。 Und das war sie unsere heutige Lektion.Wie immer noch an dieser Stelle unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. In China gibt es über 2300 Museen verschiedenster Art. 1905 eröffnete Zhang Qian, ein bekannter Industrieller und Pädagoge, das erste Museum in China, das Nantong-Museum in der gleichnamigen Stadt in der Provinz Jiangsu. Seitdem kamen immer mehr Museen hinzu und auch das entsprechende Kulturwesen konnte sich über mehr als 100 Jahre entwickeln.In Beijing gibt es gegenwärtig mehr als 140 Museen. Damit ist Beijing eine der Städte mit den meisten Museen in der Welt. Das war die heutige Lektion. Wie immer aber noch eine Quizfrage am Schluss der Lektion. Wie sagt man, darf man hier fotografieren auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见!